creó. El hombre se ha olvidado de qué forma de aquí parte. Hoy yo creo que el ser humano es un mago y que puede hacer magia. Hoy lo veo. Sé que soy ya libre, yo me doy la libertad. Cada vez que pienso sobre esta vida y lo que fue, me acuerdo del pasado y mis pasos del ayer. Todos esos sueños en los que trabajé, tantas noches despiertas hasta el amanecer. Hijo de una madre maravillosa, amada Earth, un ser lleno de magia, mucho más podré hacer. Hay tantos temas al final de interés mundial, no solo de aquí y no solo de allá. Yo sé que mucha gente no lo quiere escuchar, pero somos seres vivos, pa' comer hay que matar. Necesitamos más gente con corazón, un sistema alternativo y con mucha más razón. Hay tanto dinero pero la gente está muy mal. Vivimos en la miseria y el planeta está igual. Esto se hace real, es la revolución. Volvemos a las raíces descubriendo nuestro don. Hoy lo veo, lo que no veía como niño en mi infancia. Hoy no creo, el hombre se ha olvidado de qué forma de aquí parte. Hoy yo creo que el ser humano es un mago y que puede hacer magia. Hoy lo veo, sé que soy ya libre, yo me doy la libertad. A veces me siento simplemente solo, como si fuese un ser de otro mundo, incomprendido, inaceptado, buscando mi sitio aquí en este paraíso. Estoy aquí, oigo el latido, es mi corazón, como estás mi viejo amigo, que me guía hasta la luz de momentos de oscuridad. Cuando no sé en qué creer y que es verdad, cuando estoy ciego y no veo, cultivo mi mente y desarrollo en lo que creo. Cada segundo en este mundo me inspira mi profundo Far Connection, el avanzador. Yo ya lo puedo ver, el mundo está al revés. Queda mucho que hacer, reconocer todo el poder de nuestro ser para acceder a la conciencia. Es un sentimiento, los cambios comienzan por dentro. Ich bin ein Mensch wie jeder andere und genau das bist du auch. Doch hör zu, was ich jetzt sage, ist kein Schall und Rausch. Wir Menschen werden geboren und lernen, bis wir sterben. Unser Verhalten ist anerzogen, wie Scham, Ekel, wir erben. Keine Hemmung, doch dafür magische Kräfte, die die Gesellschaft nicht will, denn sie will andere Interessen. So wirst du belogen und von anderen missbraucht, ausgebeutet und ich weiß, du fühlst es auch, fühlst dich leer, fühlst dich einsam, als wenn du nicht perfekt wärst. Lebst in ständiger Angst und dein Herz schmerzt. Ich weiß, du fühlst dich auf deinem falschen Platz, unbefriedigt, traurig und manchmal auch voller Hass gegen dich, gegen die anderen, gegen die Liebe und das Leben. Ich weiß, dass du es fühlst, doch vor allem noch weswegen, ja. Wir werden belogen, Bruder, Schwester, ey. In den Systemen, in wir sind, läuft alles nach klaren Regeln. Die die Macht haben, bestimmen und verjochzen alle Wesen. Die Mehrheit wird gespalten, sodass keiner mehr kennt, was wir sind, woher wir kommen, doch vor allem wohin wir gehen. So wird uns eingebläut, wir werden zu klein, wir werden zu dick, wir werden zu lang, wir werden zu dünn, einfach nicht gut wie wir sind. Diese Trennung erreicht, dass wir uns diskriminieren, uns nach Oberflächlichkeiten einsortieren. Das nutzen Firmen aus, um Gewinn daraus zu schlagen. Wie mit den Pharmaunternehmen, die unsere Heilkörper unterschlagen. Die Politik aufkaufen, in die Medien gehören. So bestimmen die Konzerne, was wir sehen und was wir hören. So können sie die Steuern gegen dies und gegen das. Nutzen deine Paranoia und dein Hass. Nun Schluss, nutze was du weißt, es liegt in deiner Hand. Jede Veränderung fängt bei einem selbst an. Liebe dich, lebe das Leben, lieb die Sonne, lieb das Sein. Liebe die Liebe, liebe die Freude, liebe das Leben, liebe das Leid. Liebe das Schmerz, liebe den Tag. Liebe die Nacht, liebe jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr, jedes Mal. Wenn du etwas machst, mach es aus Liebe und du fühlst diese Kraft. Unsere Magie, unsere wahre Identität, die uns geklaut wird, nur für den Profit. Doch sei dir sicher, du besitzt sie und nur du kannst sie entfalten, indem du dich der Liebe öffnest und mit Konsequenzen handelst. Denk mal drüber nach, was du fühlst, nicht was man dir sagt, während dein Herz verglüht. Como niño en mi infancia, hoy no creo. El hombre se ha olvidado de qué forma de aquí parte. Hoy yo creo que el ser humano es un mago y que puede hacer magia. Hoy lo veo. Sé que soy ya libre, yo me doy la libertad. Hoy lo veo. Lo que no veía como niño en mi infancia, hoy no creo. El hombre se ha olvidado de qué forma de aquí parte. Hoy yo creo que el ser humano es un mago y que que puede hacer magia. Hoy lo veo. Sé que soy ya libre, yo me doy la libertad. Lo que no veía comer.